Doch in dem Maße, wie Napoleon das alte Deutschland liquidierte und in der Folge auch modernisierte, verschwanden die Räuberbanden. Neue Fahndungs- und Untersuchungsmethoden trugen dazu ebenso bei, wie die allmählich greifende Neustrukturierung von Staat und Gesellschaft. Diesen Prozess schildert die nun folgende Sendung Richter, Henker und Gendarme, die letzte der Reihe Gauner, Räuber und Vaganten. Ja, damals sah es schaurig aus. Überall Hochgerichte. Man durfte kaum eine Stunde gehen, so stieß man an einen Galgen. An vielen Orten wurden die Gehängten nicht abgenommen, sondern zum abschreckenden Beispiel bis zur Verwesung in der freien Luft vom Winde schaukeln gelassen. Die harte Gesetzgebung gegen die Vaganten, wie sie in den deutschen Kleinstaaten um 1800 die Regel war, hatte die verheerende Wirkung, dass nahezu die gesamte nicht sesshafte Bevölkerung verfolgt und damit von vornherein zu Gaunern abgestempelt wurde. Das verstärkte nicht nur das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Vaganten und Heimatlosen, sondern auch ihre erklärte Gegnerschaft zu Staat und Gesellschaft. Die Gauner-Gesetzgebung, verknüpft mit einer sozialen Ordnung, die den Armen keine ehrliche Chance gab, produzierte mehr Verbrechen, als sie zu verhindern vermochte. Zunächst ein Blick auf die rechtsrheinischen Gebiete. Der schwäbische Maler und Räuberspezialist Johann Baptist Pflug hat einige der damals üblichen Strafen beschrieben. Es war die gute alte Zeit. Man wahrte streng die Form. Am wenigsten ließ das Gesetz mit sich spaßen. Selbst geringe Vergehen wurden hart bestraft. So musste Unzucht am Pranger gebüßt werden. Da stand das Mannsbild mit einem Strohkranz auf dem Kopf und einem aus Stroh geflochtenen Degen an der Seite. Das Mädchen neben ihm mit langen, aus Stroh gewickelten Zöpfen und einem Strohgürtel um die Hüften. So war das Paar eine entsetzliche Stunde lang dem öffentlichen Geschrei und Gelächter preisgegeben. Die Soldaten wurden mit Stockprügeln auf den Rücken bedient, wobei ihnen der Haarzopf in den Mund gegeben wurde, damit sie den Schmerz verbeißen konnten. Felddiebe wurden an einem Seil in einem Korb am Rathaus zur allgemeinen Schau aufgezogen und blieben hoch oben geraume Zeit hängen. Das mittelalterliche Anprangern und die blutigen Strafrituale, in Baden zum Beispiel wurde empfohlen, die Köpfe der Gehängten auf Pfählen aufzustecken, wirkten auf die Gauner und die Bevölkerung allerdings eher verrohend und abstumpfend als abschreckend. In Waldsee wurde der Dieb in einen Käfig gesteckt, der wie ein Fass gestaltet und vergittert war. In solchem rollte der Büttel ihn hin und her, bis den Übeltäter ein gewaltiger, häufig mit Erbrechen endender Schwindel ergriff und er halbtot wieder herausgezogen wurde. Mörder und Straßenräuber richtete man durchs Schwert. Ich erinnere mich lebhaft noch der Hinrichtung eines Müllerburschen, der einen Raubmord verübt hatte, dafür mit dem Schwert gerichtet und zuletzt aufs Rad geflochten wurde. Zur Richtstätte schleppte man ihn dergestalt in eine Kuhhaut gewickelt, dass nur der Kopf und die Hände freigelassen waren. In letzteren hielt er zitternd das Kruzifix. Zur Seite liefen zwei Priester, die ihm unaufhörlich Trost zusprachen. Es waren Kapuziner. Ein Wasenknecht leitete das Pferd, welches den armen Sünder polternd weiterzerrte. Obwohl die brutalen Foltermethoden und Hinrichtungen Angst und Schrecken verbreiteten, war die damalige Form der Verbrechensbekämpfung alles andere als erfolgreich. Schon der Kleinstaaterei wegen. Jeder deutsche Landesfürst hütete eifersüchtig seine landesherrlichen Rechte. Und dazu gehörten eben auch Polizeiwesen und Kriminaljustiz. Die Verfolgung der Räuber lag zudem häufig in den Händen von Beamten, welche die Aufklärung von Verbrechen nur so nebenbei zu ihren übrigen Amtsgeschäften betrieben. Diese Beamten waren schlecht bezahlt und daher leicht bestechlich. Gegen gutes Geld und die Zusicherung, dass wenigstens in ihrem Amtsbereich Ruhe herrschte, boten manche den Banden sogar Unterschlupf, stellten ihnen falsche Pässe aus und warnten sie, wenn Verfolgung drohte. Die gelegentlichen Streifen, die gegen Räuberbanden ausgeschickt wurden, bestanden meist aus Soldaten und Bauern. Sie konnten selten etwas ausrichten. Waren die Räuber nicht ohnehin schon gewarnt, brauchten sie nur über die Landesgrenze zu flüchten und waren außer Gefahr. Vor allem in Süddeutschland mit seinen vielen winzigen Territorien konnten sie fast sicher sein, nicht geschnappt zu werden.